Erster, ich sagte mir, ich will versuchen, Freude zu finden und Gutes zu genießen, aber ich merkte schnell, dass auch das sinnlos ist. Zweiter, ich dachte über das Lachen nach und fand es verrückt, und über die Freude fragte ich mich, was sie wirklich bringt. Dritter, ich überlegte, wie ich meinen Körper mit Wein verwöhnen könnte, während mein Verstand mich klug leiten sollte. Ich wollte auch die Torheit ausprobieren, um herauszufinden, was für die Menschen am besten ist, um es ihr ganzes Leben lang unter dem Himmel zu tun. Vierter, ich begann große Projekte, ich baute Häuser und legte Weinberge an. Fünfter, ich legte Gärten und Parks an und pflanzte dort viele verschiedene Obstbäume. Sechster, ich baute Wasserteiche, damit ich damit einen Wald bewässern konnte, in dem Bäume wuchsen. Siebter, ich kaufte Sklaven und Sklavinnen und hatte auch solche, die in meinem Haus geboren wurden. Außerdem besaß ich große Herden von Rindern und Schafen, mehr als alle anderen vor mir in Jerusalem. Achter, ich sammelte auch viel Silber und Gold sowie Schätze von Königen und aus verschiedenen Ländern. Ich hatte Sänger und Sängerinnen und viele Frauen, die den Menschen Freude bereiteten. Neunter, so wurde ich sehr mächtig und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem gelebt hatten, und meine Weisheit blieb mir erhalten. Zehnter, ich verweigerte meinen Augen nichts, was sie sich wünschten, und ich ließ mein Herz jede Freude erleben. Denn mein Herz freute sich über all meine Arbeit, und das war mein Lohn für meine Mühe. Elfter, als ich aber all meine Werke und die Mühe betrachtete, die ich dafür aufgewendet hatte, erkannte ich, dass alles sinnlos war und wie das Jagen nach Wind. Es gab keinen wirklichen Nutzen unter der Sonne. Zwölfter, danach wollte ich Weisheit, Wahnsinn und Torheit genauer betrachten. Denn was wird der Mensch tun, der nach dem König kommt? Er wird nur das tun, was schon lange getan wurde. Dreizehnter, ich sah, dass Weisheit besser ist als Torheit, so wie Licht besser ist als Dunkelheit. Vierzehnter, der Weise sieht, wohin er geht, aber der Tor läuft im Dunkeln. Gleichzeitig erkannte ich aber, dass alle dasselbe Schicksal erwartet. Fünfzehnter, ich sagte mir, das Schicksal des Toren wird auch mir passieren. Wozu bin ich dann so weise geworden? Da dachte ich, dass auch das sinnlos ist. Sechzehnter, denn an den Weisen erinnert man sich nicht länger als an den Toren, weil sie in Zukunft alle vergessen sein werden. Und der Weise stirbt genauso wie der Tor. Siebzehnter, deshalb hasste ich das Leben, weil mir alles missfiel, was unter der Sonne geschieht. Denn alles ist sinnlos und wie das Jagen nach Wind. Achtzehnter, ich hasste all meine harte Arbeit, die ich unter der Sonne getan hatte, weil ich sie jemandem hinterlassen muss, der nach mir kommt. Neunzehnter, und wer weiß, ob dieser Mensch weise oder töricht sein wird. Trotzdem wird er die Kontrolle über all meine Arbeit bekommen, für die ich mich so angestrengt und klug gehandelt habe unter der Sonne. Auch das ist sinnlos. 20. Deshalb begann mein Herz zu verzweifeln wegen all der Mühe, die ich unter der Sonne auf mich genommen hatte. 21. Denn wenn jemand seine Arbeit mit Weisheit, Wissen und Geschicklichkeit getan hat, muss er sie einem anderen Menschen überlassen, der sich dafür nicht angestrengt hat. Auch das ist sinnlos und ein großes Unglück. 22. Was bleibt dem Menschen denn von all seiner Mühe und dem Streben seines Herzens, für das er sich unter der Sonne so anstrengt? 23. Denn alle seine Tage sind voller Schmerzen und seine Arbeit bringt ihm nur Kummer. Sogar nachts findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist sinnlos. 24. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als zu essen, zu trinken und sich an seiner Arbeit zu freuen. Aber ich habe gesehen, dass auch das von Gott kommt. 25. Denn wer kann essen oder etwas genießen, wenn Gott es nicht gibt? 26. Denn dem Menschen, der Gott gefällt, gibt er Weisheit, Wissen und Freude. Dem Sünder aber gibt er die Aufgabe, Reichtum zu sammeln und anzuhäufen, nur um es dann dem zu geben, der Gott gefällt. Auch das ist sinnlos und wie das Jagen nach Wind.